In den letzten Jahren hat Pjöngjang, Hauptstadt der TVRK, ein neues Aussehen angenommen. Der Bau der Changchun-Straße wurde in nur einem Jahr beendet, wodurch das alte Gesicht der Gegend um Mansude völlig verschwand. Und die Wissenschaftlerstraße Unha wurde in 7 Monaten gebaut. Der Bau des Wissenschaftlerwohnviertels Wisong, der viel größer als die Wissenschaftlerstraße Unha ist, ging in einem knappen Jahr zu Ende. Die Wissenschaftlerstraße Mire wurde in fast doppeltem Tempo wie beim Bau der Changchun-Straße errichtet. Danach wurde der Bau der Ryomyong-Straße in einem Jahr beendet, wodurch das Aussehen der Gegend um den Sonnenpalast Gomsusan und den Berg Ryongnam völlig verändert wurde. Im Vorjahr wurden in der Stadt Pjöngjang Dutzende Bauprojekte für Territorialaufbau und Umweltschutz durchgeführt, darunter Umbau der über 2000 Meter langen Promenade am Fluss der Dong und Bepflasterung der 10.000 Quadratmeter großen Straße entlang dem Damm am Fluss Botong.